Möglichkeit zu widerrufen und dich zu retten. Mein Angebot steht noch. Was ist deine Antwort? Für das Recht des Königreichs und den Schutz der Stadt Paris schicke ich diese Teufelsbrut zurück in die Hölle. Ich bestreite, dass es ein Recht auf Asyl gibt. Öffnen Sie das Tor! Schlagt es ein, wenn es nicht aufgeht! Und als die Soldaten das Tor einzuschlagen versuchten, bemerkten sie, dass Quasimodo dabei war, gewaltige Steinbrocken und Holzbalken vom Turm herunterzuwerfen! Die Balken zum Aufbrechen des Tores. Und während die Soldaten gegen das große Tor anstürmten, stand plötzlich jemand bei Phoebus. Er wurde befreit von dem heldenhaften Klumper. Und zusammen forderten sie die Bürger auf, sich zu wehren. Geschmolzene Blei oben auf dem Dach! Oh Gott, er ist ganz da oben! Die Heiligen aus Stein, Stunde reicht der Wasserspeier. Gießt das Feuer in die Nacht, wie es Feuer, das erwacht aus heißem Blei. Dampfend kochend heißen Blei, dann macht uns heute Nacht das Feuer, Feuer. Gestein an Engeln und Dämonen, zeigt welche Kräfte.